das Fürchten gelernt. Die Lehre fand ich noch nicht, doch den Schlangenwurm, du hast ihn erschlagen. Das war doch ein schlimmer Gesell. Und rieb und pickisch er war, sein Tod grimmig doch schier, da viel übler Schächer unerschlagen noch leben, der mich in Morden hieß. Den hass ich mehr als den Purm. Du sagte, nicht lange siehst du mich mehr, zum ewigen Schlaf schließ ich dir die Augen bald. Wozu ich dich brauchte, hast du vollbracht. Jetzt will ich nur noch die Beute dir abgewinnen. Mich dünkt, das soll mir gelingen. Zu betören bist du ja leicht. So sinnst du auf meinen Schaden. Wie sag ich denn das? Siegfried, hör auf, mein Söhnchen, dich und deine Art. Hast dich immer von Herzen, aus Liebe erzog ich dich, lästige nicht. Im Horte, in Fafners Hut, im Golde galt meine Mühe. Gibst du mir das Gut, will ich nun nicht. Was Mime meint, ihr nimm und trinke dir Nahrung. Mein Trank lagte dich oft, tatst du auch unwirschen, stelltest dich hart. Was ich dir bot, erbost auch, nahmst du doch immer. Einen guten Trank hätt ich gern. Wie hast du diesen gebraut? Hei, so trink nur Traum einer Kunst. In Nacht und Nebel sinken die Sinne dir bald. Ohne Wach und Wissen schlagst, streckst du die Glieder. Liegst du nun da, leicht könnte ich die Beute nehmen und bergen. Doch erwartest du je, nirgends wär ich sicher vor dir. Hätt ich selbst noch ein Ding. Drum, mit dem Schwert, das so scharf du schuf, hau ich dem Kind den Kopf erst ab und dann. Im Schlafe willst du mich morden. Was möchte ich, sag dich denn das? Ich will dem Kind nur Sonniger